In einem Beruf, in dem man für andere arbeitet, anderen hilft, sind mehr Selbsterkenntnis und Kommunikationsfähigkeit erforderlich als in anderen Berufen. Doch innerhalb der Ausbildungswege zu Heilberufen gibt es keine Möglichkeit, gerade dies zu lernen. Und so stehen wir vor der traurigen Tatsache, dass eine wachsende Zahl von Kranken auf die Hilfe von hilflosen Helfern angewiesen ist. Hören Sie eine Betrachtung über die professionalisierte Nächstenliebe von Uli Olvedi, die Krise der Helfer. Ein junger Mann mit schwer angeschlagenem Herzen und schlimmen Raucherbeinen kam in eine Klinik, um sich bei einem Spezialisten einer Herzoperation zu unterziehen. Während der Operation erlitt der Patient einen Infarkt und bekam, unerprobt und das Neueste vom Neuen, ein Herz aus Kunststoff eingesetzt. Das menschliche Versuchskaninchen überlebte nicht. Seinen würdelosen Tod quittierte der verantwortliche Chirurg begeistert mit den Worten: Es war ein Krimi, ein richtiger Herzkrimi. Eine Krankenschwester beförderte per Spritze ihr anvertraute Kranke zu Tode, um zur Arbeitsentlastung auf ihrer Station beizutragen. Als ihre Verbrechen entdeckt wurden, bemerkte sie nicht ohne Stolz auf ihr raffiniertes pharmazeutisches Giftgemisch, das im toten Körper kaum nachzuweisen ist: Ich hätte nicht gedacht, dass man dahinter kommt. Die Schwester hatte wegen ihrer Tüchtigkeit einen bemerkenswert guten Ruf in der Klinik gehabt. Zwei Gymnasiasten fielen mit Messer und Stuhlbeinen über ihren Vater her und töteten ihn. Verteidigung und Presse nannten das Opfer einen Mann mit zwei Gesichtern, einen Dämon, der die Familie mit Psychoterror quälte. Besonderer Clou der Geschichte: Der Vater war Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie gewesen, von seinen Kollegen und Patienten geschätzt, verehrt und geliebt. All dies sind aktuelle Geschehnisse aus unserem deutschen Alltag. Ganz unerhörte, ganz einmalige Fälle oder nur die sichtbare Spitze eines Eisbergs? Der Spiegelreporter Gerd Mautz sprach dies an, als er in seinem Kommentar zum Strafprozess gegen die beiden Psychiatervatermordenden Söhne schrieb: Die Verteidigung hatte es nicht nötig, das Tatopfer zu dämonisieren. Sie hätte der Zukunft ihrer Mandanten gedient, dem Gericht das Urteil erleichtert und das Verständnis der Öffentlichkeit pfleglich behandelt, wenn sie sich mit der Problematik der helfenden Berufe beschäftigt hätte. Die Helferproblematik ist ein ebenso offenkundiges wie hartnäckiges Tabu. Denn die Betroffenen selbst wollen es so genau gar nicht wissen. Ginge ihnen die Auseinandersetzung doch direkt an ihre Existenz, oder besser, an ihre Existenzkrücke, von dem Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer als Helfersyndrom bezeichnet. Dass die professionellen Helfer, vor allem die Seelendoktoren und die Mediziner, aber auch das Pflegepersonal und die Helfer im Sozialbereich, trotz allen nicht wahrhaben Wollens tief in der Krise stecken, deutet eine zunehmende Zahl an Publikationen zum heiklen Thema an. Die Titel sprechen für sich. Die hilflosen Helfer. Als Helfer überleben. Selbsthilfe für Helfer. Der Kranke als Opfer. Oder Vorsicht Arzt, um nur einige zu nennen. Nicht weniger berät sind die statistischen Zahlen über psychische Erkrankungen und Selbstmordraten. Schmidbauer berichtet zum Beispiel in seinem Buch Die hilflosen Helfer: Dass es um die seelische Gesundheit bei den Angehörigen der helfenden Berufe nicht sonderlich gut bestellt ist, erweisen einige Studien. Am besten dokumentiert ist die Situation bei dem prestigeträchtigsten Helferberuf, dem Arzt. Doch dürften Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Lehrer oder Psychologen sich in diesem Punkt kaum von den Ärzten unterscheiden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in keiner Berufsgruppe psychische Störungen so sehr vertuscht und bagatellisiert werden wie in der, die unmittelbar mit der Behandlung dieser Störungen befasst ist. Ärzte werden häufiger in psychiatrische Kliniken aufgenommen als sozioökonomisch vergleichbare Bevölkerungsgruppen. Ihre Selbstmordhäufigkeit ist statistisch signifikant höher als die der Durchschnittsbevölkerung. Die häufigste seelische Störung beim Helfersyndrom ist die Depression. Die Selbstmordhäufigkeit in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ist ein relativ brauchbarer Gradmesser des Auftretens von Depressionen. Sie ist bei Ärzten in der Altersgruppe zwischen 26 und 39 Jahren mit 26% aller Todesfälle fast dreimal so hoch wie in der statistisch vergleichbaren Durchschnittsbevölkerung. Die depressive und suizidale Problematik im Rahmen des Helfersyndroms wird dadurch verschärft, dass es dem Helfer extrem schwerfällt, seinerseits Hilfe zu akzeptieren. da es zu seiner Abwehrstruktur gehört, anderen auf Kosten der eigenen Bedürfnisse zu helfen, lehnt er die eigene Hilfsbedürftigkeit ab und akzeptiert Hilfe allenfalls in der Form einer Fortbildung, um seine Fähigkeit zur Hilfeleistung noch weiter auszubilden. Hier gilt also auch das bissige Bonmot, dass der neurotische Kranke die Therapie nicht aufsucht, um gesund zu werden, sondern um seine Neurose zu vervollkommnen. Jener Ort, wo fast jeder Mensch einmal mit dem Helfersyndrom in Berührung kommt, ist das Krankenhaus. Mit der Anamnese geht es schon los. Der Kranke wird zum Fall, zum reparaturbedürftigen Objekt. Der Arzt seinerseits begreift sich, vor allem anderen, als Wissenschaftler, als Reparaturfachmann, aber auch, seinem Stande entsprechend, als unbedingte Autorität. Ihn geht nicht an, wer der Patient ist, sondern welche Befunde vorliegen. Dann wird der Fall ins Bett gesteckt, neben anderen Fällen derselben Kategorie und der gut geölten Maschinerie des Krankenhausbetriebes überantwortet. Man kann sagen, die Institution Krankenhaus entpersönlicht den Patienten. Und so wird's auch gern gesagt. Aber es sind schließlich Menschen, einzelne Personen, die Handlanger jener Institution, die das tun. Die Ärzte, die Schwestern, die Pfleger, die technischen Assistentinnen, sie alle, die nur ihre Pflicht tun. Zum Beispiel dann, wenn sie den Kranken im Kasernenton zu Untersuchungen treiben, ihn abkanzeln, wenn er gegen irgendwelche internen Regeln verstößt, ihn bei der Visite mit ein paar Banalitäten oder gar Zynismen anstatt mit Informationen bedienen, ihn als Untergebenen und Unterlegenen behandeln und ihm Therapien verabreichen, ohne ihn zu fragen und zu unterrichten. Die Autoren Engelhardt, Wirth und Kindermann lassen in ihrem kritischen Buch »Kranke im Krankenhaus« so manchen Patienten zu Wort kommen, als wahrhaft grausige Illustration zu ihrer fundierten Kritik. Eine Patientin erzählt zum Beispiel von ihrem Aufenthalt in einer chirurgischen Klinik. Das war furchtbar. Ein Schlachthaus war das. Der Name wurde gar nicht genannt. Es hieß, die Leber, der Magen, die Galle soll runterkommen. Wenn Operationstag ist, rufen sie so laut über den Flur. Es geht da fürchterlich her, das ist furchtbar, wirklich. Da wird einem das Hemd so hingeworfen. Morgen ist Operationstag. Eine Spritze reingejagt. Ach, das war schlimm da. Mag sein, dass es im chirurgischen Schlachthaus besonders rüde zugeht. Dort, wo das Messer als heilerisches Instrument dominiert. Aber viel besser pflegt es auch in anderen Krankenhäusern nicht zu sein. Eine nierenkranke Patientin mit langer Krankenhauserfahrung fasst zum Beispiel ihre Erfahrung mit der Ärztevisite derart zusammen. Der Patient interessiert überhaupt nicht. Und dann werden Anordnungen gemacht, die weder mit dem Patienten abgesprochen sind, noch mit irgendjemandem, der den Patienten noch besser kennt. Und der Arzt bzw. Chefarzt gibt ihnen die Hand und vorbei ist die Sache. Und wenn sie nachher fragen, ja, was war denn und so weiter, ja, das kann ich Ihnen auch nicht sagen, das hat der Arzt so angeordnet, das kriegen Sie jetzt. Wenn ich frage, wofür kriege ich das, das heißt dann, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Es wird schon gut sein für Sie. Das ist die Antwort, die man dann meist bekommt. Man hat also wirklich keine Möglichkeit, sich selbst mal zu äußern über irgendwelche Dinge oder dass man irgendwie psychisches Leid hat, das interessiert überhaupt nicht. Was das Physische betrifft, das wird eben mit Tabletten oder sonst irgendwelchen Anwendungen zur Ruhe gebracht oder wie man eben dem Kranken von der Warte des Arztes aus helfen kann. Aber alles andere interessiert nicht. Der Patient hat praktisch, wenn er ins Krankenhaus kommt, seine Persönlichkeit damit abgelegt. Und er hat sich in die Hände eines Arztes begeben und hat bis er rauskommt, nichts mehr zu sagen. Es ist selten zu hören, dass ein Kranker, zumal ein Patient der dritten Klasse, und das ist ja die Mehrzahl, einen Krankenhausaufenthalt einigermaßen erträglich findet. Die technische Aufrüstung der Kliniken steht im umgekehrten Verhältnis zur menschlichen Ausrüstung der Helfer. Aussprüche wie die eines Arztes, zitiert im Buch »Kranke im Krankenhaus«, spiegeln die Grundstimmung. Wenn Sie, die Patientin, mir nicht gehorchen will und wenn es ihr hier nicht gefällt, dann soll sie nach Hause gehen und sterben. Die weißen Götter, wie der Volksmund die Krankenhausärzte bezeichnenderweise nennt, sind im Allgemeinen nicht bereit, ihre Einstellung zu reflektieren. Ihre Autorität ist gesellschaftsimmanent. Sie müssen nichts dazu tun, denn als Angehörige ihres Berufsstandes sind sie automatisch Autoritätspersonen. Es ist natürlich verführerisch, sich mit diesem Bollwerk der Macht gegen Schmerz und Leiden anderer abzugrenzen und zugleich für sich selbst ein gutes Stück Selbstbestätigung herauszuholen. Aber dies geschieht nicht nur zum Schaden der Patienten, sondern auch der Helfer selbst. Sie verkümmern in ihrer Menschlichkeit. Ärzte pflegen sich gegen solch einen Vorwurf damit zu wehren, dass sie auf ihre Arbeitsüberlastung, auf ihr medizinisches Leistungssoll und eben auf die sakrosante Institution, die ihnen angeblich eine objektorientierte Einstellung abverlangt, verweisen. Krankenhauskritiker Johann Jürgen Rode überschrieb einen Aufsatz nicht von ungefähr mit dem Titel »Strukturelle Momente der Inhumanität einer humanen Institution«. Die Inhumanität ist die der Heiler und Helfer, wessen sonst, die dem Patienten seine menschliche Würde, sein subjektives Menschsein beschneiden. So lautet ein in der einschlägigen Literatur schon zu Berühmtheit gekommenes Rode-Zitat: Der gute Patient im Sinne der Institution ist der Patient, der sich bedingungslos und passiv unter möglichst vollständiger Aufgabe aller den diagnostisch-therapeutischen Prozess störenden Eigenarten, Impulse, Interessen und Bedürfnisse dem System unterwirft, der sich widerstandslos, gefügig, brav helfen lässt, wenn die anderen meinen, dass er Hilfe braucht, Bedürfnisse zeigt, wenn die anderen meinen, dass er solche zeigen sollte, die legitimen Interessen sich zuteilen lässt, mit dem Maß an Kommunikation zufrieden ist, das ihm zugebilligt wird. Der gute Patient schluckt, was ihm zu schlucken gegeben wird, gibt von sich, was er auf Anweisung von sich geben soll, lacht, wenn seine Umgebung meint, dass er etwas zu lachen habe, weint, ist traurig nur dann, wenn ihm ein Grund für solche Emotionen zugebilligt wird. Er reißt sich zusammen, zeigt Verständigkeit, Reife, wie ein Erwachsener, wenn diejenigen, von denen er abhängig ist, meinen, dass er das sollte. Und er zeigt doch zugleich auch wieder die Anhänglichkeit, das grenzenlose Urvertrauen, die Gläubigkeit und Gefügigkeit, die den Dominanzpersonen in den Streifen passen. Er antwortet ehrlich, rückhaltslos, umfassend, wenn er gefragt wird. Und er sagt nichts, wenn er nicht gefragt wird. Dass man dies gewiss nicht als bare Polemik abtun kann, beweist ein Rundschreiben einer Wiener Universitätsklinik aus dem Jahr 1977, veröffentlicht in der Zeitschrift »Der Kranke als Opfer« von Sigrun Schlick. Aus gegebenem Anlass mache ich neuerdings auf einige in Vergessenheit geratene allgemeine Prinzipien eines Klinikbetriebes aufmerksam. Es ist ab sofort auf die alltäglichen Verrichtungen wie Waschen, Betten machen, pünktliches Schlafen gehen etc. zu achten. Im Falle einer Widersetzlichkeit ist der Dienstarzt zu verständigen, der die entsprechenden Maßnahmen zu veranlassen hat. Anordnungen sämtlicher Personen gegenüber Patienten sind durchzusetzen. Das heißt, im Fall des Widerstandes oder der Widersetzlichkeit ist offensichtlich ein Krankheitszustand gegeben, der vom Dienstarzt in entsprechender Weise zu behandeln ist. Bettruhe, eventuelle Medikation. Ausgänge sind therapeutische Mittel einerseits. Ansonsten sind Ausgänge ein Benefizium, das durch Wohlverhalten verdient wird. Dasselbe gilt für alles andere, das dem Patienten seinen Klinikaufenthalt angenehm macht, wie Fernsehen, Schwimmen gehen, Kinobesuch etc. Selbstverständlich können diesbezüglich Verbote ausgesprochen werden. Der markige Spruch des Psychiaters Schallener von anno 1842 hat heute, fast anderthalb Jahrhunderte später, offenbar immer noch Gültigkeit. Gehorsam aber ist die Basis der ärztlichen Behandlung. Wer nicht gerne gehorcht, der muss zum Gehorsam genötigt werden. Schmidbauer fragt angesichts der brisanten Mischung von angemaßtem Leistungswahn, Selbstüberforderung und Spaltung in eine berufliche und eine private Persönlichkeit, um nur ein paar typische Elemente des Helfersyndroms zu nennen, nach dem sozial- und religionsgeschichtlichen Hintergrund. Dabei fällt ihm vor allem auf, dass die aggressive nachchristliche Industriekultur einerseits aus den christlich bestimmten Kulturen hervorgegangen ist und andererseits auch heute noch unbewusst an christlichem Gedankengut zehrt. Der psychologische Schatten, den das theologische Konzept der Erbsünde wirft, ist ein dauerndes Schuldgefühl, verbunden mit der Angst, vor den verinnerlichten Forderungen zu versagen. Das Gefühl, nicht wertvoll zu sein, wird vor allem durch Leistung bekämpft. Als zweiten Gesichtspunkt nennt Schmidbauer das christliche Primat der tätigen Nächstenliebe, das teilweise zu sehr wunderlichen, tätlichen Konsequenzen führte, wie Kreuzzügen, Inquisition und Hexenverfolgung in der Vergangenheit, aber auch zu Bespitzelung, Bevormundung und sozialer Benachteiligung der nicht ganz liniengetreuen in der Gegenwart. Der rote Faden autoritärer Nächstenliebe ist tatsächlich lang. Er reicht von der Zwangsbekehrung bis zum heilerischen Zwang, der auf Patienten heute im Krankenhaus ausgeübt wird. muss sich doch der Patient genauso schafsmäßig dem Doktor unterwerfen wie einst der Gläubige dem Priester. Noch weitere Parallelen lassen sich finden. Der Arzt fühlt sich ebenso von seinem wissenschaftlichen Auftrag geschützt und legitimiert wie der Priester vom angenommenen Göttlichen. Man mag es Über-Ich-Fixierung nennen oder einfach nur Identifikation mit einer kollektiven Vorstellung. Es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass die eigene Verantwortlichkeit von einer Super-Idee abgelöst wird, die den Stellvertreter der Idee ins höhere Recht setzt und ihn vor der Berührung mit der Wirklichkeit schützt, mit seiner eigenen und mit der der anderen. So kann es geschehen, dass Hilfe weit weniger dem entspricht, was der Kranke wirklich braucht, als dem, woran der Arzt glaubt. Anders lässt sich der Widerstand der Ärzte gegen die gar nicht mehr so neuen Erkenntnisse über die weitreichenden psychosomatischen Zusammenhänge gar nicht erklären. Die Autoren des Buches Kranke im Krankenhaus, die ja nicht etwa aus dem alternativen Lager der Naturheiler kommen, sondern Kollegen aus der Schulmedizin sind, stellen fest: Wenn es sich so verhält, wie unsere Befunde zeigen, dass bei jeder organischen Krankheit psychosoziale Faktoren mit berücksichtigt werden müssen, dann bedeutet die Praktizierung einer patientenorientierten Medizin kein Hobby mehr, das der Willkür, Lust und Laune des einzelnen Arztes überlassen bleibt, sondern eine notwendige, in die Medizin zu integrierende Aufgabe. Unseres Erachtens kann aus den vorliegenden Untersuchungen geschlossen werden, dass bei jeder internen Krankheit Kommunikation und Interaktion mit dem Kranken, die Berücksichtigung seiner individuellen Struktur, seiner aktuellen Situation, seiner Geschichte und seiner Reaktionen für das Verständnis des gesamten Krankheitsbildes genauso wichtig wie naturwissenschaftliche, biochemische, röntgenologische, bakteriologische und andere Analysen sind. Wie wichtig es ist, von der persönlichen Sphäre eines Patienten Kenntnis zu haben, lässt sich an vielen Beispielen aus dem Krankenhaus zeigen. Lässt es sich auch verwirklichen, diese Kenntnis zu erreichen? Eines lässt sich sagen: Solange die Ärzte so wenig motiviert sind, Einblick in die seelischen Vorgänge ihrer Patienten zu gewinnen, wird keine Änderung einsetzen, denn die Priorität der Körperorientiertheit ist in fast allen Kliniken gegenwärtig. Es ist bekannt, dass im Ausbildungsgang der Ärzte keine Übungen enthalten sind, die sie auf solche Probleme hinführen. Sicher sind ihre Fähigkeiten, Patienten zu verstehen, unterschiedlich ausgeprägt. Zur Beurteilung der Persönlichkeit sind vor allem Verständnis für Probleme anderer, Kontaktfähigkeit und reale Einschätzung des Mitgeteilten notwendig. Neurotische Störungen oder emotionale Labilität dürften der Kommunikation im Wege stehen. Eigenschaften wie Intelligenz, Einfühlungsvermögen und Selbsterkenntnis dürfen sicher nicht fehlen. Dürften nicht. Aber sie fehlen in den meisten Fällen, sofern es sich beim Arzt oder ganz allgemein beim Helfer nicht um einen Menschen handelt, der bereits in sinnvoller Weise an sich selbst gearbeitet hat. Dass man dies tatsächlich tun könne, stellt die medizinische Literatur des Studenten nicht nur in Frage, sondern leugnet es schlechthin. In einem bekannten Lehrbuch heißt es zum Beispiel: In jedem Krankheitsfall überhaupt ist der Anteil allfälliger psychischer Faktoren abzugrenzen. Die Erfassung der psychologischen Situation erfolgt intuitiv. Die Eigenschaft, sich in den Kranken einfühlen zu können, ist angeboren und nicht erlernbar. Deshalb gibt es unter hervorragenden Medizinern so schlechte und unter Kurpfuschern so gute Psychologen. Solange solch ein Unsinn noch offizielle Lehrmeinung ist, darf man wahrlich nicht damit rechnen, dass sich etwas ändert. Es sei denn, die Patienten und Klienten selbst werden mündiger und fordern die Ärzte mehr dazu heraus, ihre reife Menschlichkeit zu entwickeln. Oder aber die Ärzte werden sich ihrer Not bewusst und fangen an, auf eigene Faust und um ihres Heiles willen und das der anderen an ihrer Menschwerdung zu arbeiten. Mit Vorschlägen, wie das geschehen soll, ist es allerdings auch in der kritischsten Literatur nicht weit her. Folgen wir zunächst dem Krankenhauspatienten weiter auf seinem Leidensweg durch die Institution. Vielleicht denkt er, bei den Krankenschwestern eher ein mütterliches Verständnis und die freundliche Zuwendung zu finden, die er beim Arzt vermisst. Doch diese Erwartung wird selten durch die Realität bestätigt. Vielmehr geht es meistens so vor sich, wie jene nierenkranke Patientin erzählt, die sich im Krankenhaus regelmäßig in die Rolle eines autoritär erzogenen Kindes gedrängt fühlt. Um 9:30, werden die Lichter gelöscht und dann müssen sie schlafen, obwohl sie nicht schlafen können. Aber es geht einfach nicht. Und dann heißt es dann, ja, ich nehme zum Beispiel keine Schlaftabletten. Ich habe mir das nie angewöhnt. Da sagt die Schwester, ja, dann gebe ich Ihnen Schlaftabletten. Ich sage, ich bin nierenkrank. Ich darf keine Tabletten nehmen. Ja, sagt sie, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen, dann bleiben Sie eben wach. Das war die Antwort. Ne? Ich meine, es gibt auch andere Leute darunter und man darf es nicht verallgemeinern, aber der Großteil der kranken Schwestern ist also sehr gefühlskalt geworden und ich finde, da müsste man wirklich mal wissen, was ändern. Ne? Wenn ich nur daran denke, ich habe da einen Einlauf gemacht bekommen oder sonst was vor versammelter Mannschaft, da versucht man noch nicht mal die Intimsphäre von dem Patienten irgendwie zu wahren, indem man ihn irgendwie ein bisschen abschirmt oder was. Nein, das ist denen schon zu viel. Da wird man abgestempelt, die Nummer so und so kommt dran, wupp, fertig, aus. Da wird sich überhaupt keine Gedanken gemacht über den Menschen. Das ist eigentlich recht traurig. Die Krankenschwestern schnitten bei den Beobachtungen der Autoren nicht viel besser ab als die Ärzte. Der Grund? Auch sie sind an die technische Leistung fixiert, denn ihr Ansehen beim Stationsarzt ist allein davon abhängig. Je präziser und schneller sie funktionieren, desto höher ist ihr Prestige. Ihr menschliches Verhalten spielt hingegen keine Rolle in der Beurteilung. Zudem sind sie fest in die Hierarchie eingesponnen, ohne nennenswerte Aufstiegsmöglichkeiten zu haben. Stets unter strenger Aufsicht, die ihnen im Allgemeinen keinen Raum für eigene Initiativen lässt. Die Autoren stellen fest, dass Krankenschwestern oft aus durchaus humanen Motiven ihren Beruf ergreifen, sich dann jedoch gezwungen sehen, sich dem Geist der totalen Institution Krankenhaus zu beugen und diese Motive hintanzustellen. Eine Krankenschwester, die diesen Beruf aufgegeben hat, weil er sie, wie sie sagt, menschlich überhaupt nicht befriedigt hat, und sie sich allzu sehr in ihren Erwartungen enttäuscht sah, beschreibt ihre Erfahrung folgendermaßen. Das war halt dann so, im Krankenhausgetriebe, wenn man da erstmal drin ist und man sieht eben um sich rum, wie das gehandhabt wird, dass eben die Ärzte und die Schwestern die Patienten in erster Linie als Fälle sehen und erst in zweiter Linie als kranke Menschen, dann kommt das mit der Zeit, dass man sich ganz selbstverständlich irgendwie da anpasst und dran gewöhnt. Und es ist dann auch so, als junge Krankenschwester hat man ja nichts zu sagen. Und wenn man da dann versucht, sich durchzusetzen und Kontakt aufzunehmen mit den Kranken, dann kann es einem schon passieren, dass man da also dann echt Schwierigkeiten kriegt. Ja, und ich konnte auch feststellen, dass ich dann also mit der Zeit im Krankenhaus regelrecht vergessen habe, dass ich eigentlich doch aus einer anderen Motivation angefangen habe und nicht nur, um dann halt ein Rädchen im Getriebe zu sein und zu funktionieren und eigentlich keinen Gedanken mehr dran zu verschwenden, dass das Menschen sind, die mehr als nur eine medizinische Hilfe brauchen. Mit der Zeit wird die inhumane Struktur des Krankenhauses immer mehr integriert. Und humane Impulse, die meistens nur Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten mit sich bringen, schließlich ganz unterdrückt. Die Autoren des Buches Kranke im Krankenhaus berichten, das Argument, die Schwestern seien arbeitsmäßig überlastet, trifft bestimmt zu. Wir konnten aber oft beobachten, dass sie auch dann ihre Kaffeepausen ausdehnten, wenn sie die üblichen Arbeiten wie Spritzen, Temperaturmessen und so weiter beendet hatten und die individuellen Wünsche der Patienten noch nicht erfüllt waren, beziehungsweise Zeit gewesen wäre, sich etwas eingehender mit manchen von ihnen zu beschäftigen. Die Möglichkeit, sich ausführlicher mit Patienten zu unterhalten, um ihre Situation besser verstehen zu können, wurde nicht genutzt. Die absolute Hierarchie im Krankenhaus, so ist diesen Untersuchungen zu entnehmen, aktiviert die negativen Eigenschaften der Helfer und unterdrückt ihre positiven Möglichkeiten. Der Unterwerfung gegenüber den Oberen entspricht eine abwertende Haltung gegenüber den Unteren. Und die derart angesammelte Negativität entlädt sich dann beim Patienten. Ein Zitat aus dem Buch Kranke im Krankenhaus. In den Patientenbeschreibungen, die die Schwestern den Interviewern gaben, bezeichneten sie beispielsweise Patienten als lustiges Hemd und Stänkerhannes oder gaben an, ein Patient habe nicht alle Tassen im Schrank. Solche oberflächlichen und vulgären Bezeichnungen verwendeten sie mehrere Male. Schimpfwörter, Grobheiten, vulgäre Ausdrücke und Strafen stehen im Widerspruch zur Tätigkeit der Schwestern, die hilflose und bedauernswerte Menschen versorgen und sie leiden und sterben sehen. Wahrscheinlich tragen solche Verhaltensweisen zur Abwehr gegen die Bedrohung, die die Patienten durch ihre Krankheit auf sie ausüben, bei. Sie werden durch die Nöte der Patienten mit dem Problem des Krankseins und des Sterbens konfrontiert und wenden sich gegen diese Gefahr, indem sie sie für diese Konfrontation bestrafen. Aus dieser Sicht sind auch die oft ausgelassenen Unterhaltungen der Schwestern beim Kaffeetrinken über eigenartige Verhaltensweisen von Patienten zu sehen. Diese Belustigungen mit ihrem makabren Hintergrund befreien sie von dem Druck, dem sie bei ihrer Arbeit ausgesetzt sind. Die Parias im Krankenhaus sind die betagten Pflegefälle und die Sterbenden. Sie sind für die Wissenschaft nicht mehr interessant. An ihnen ist nichts mehr zu reparieren und sie sind ein lebender Affront gegen unseren Zeitgeist, der von Leistungs- und Erfolgsdenken geprägt ist. Alter und Tod haben im direkten Sinn des Wortes keinen Platz. Die psychische Vernachlässigung unterstützt nicht nur Verelendung und geistige Verwirrung, sondern führt gelegentlich gar zu einem, wie die Autoren Engelhardt und Kindermann berichten, hospitalogen mitverursachten Tod. Ein Beispiel. Ein 76-jähriger Kranker wurde mit einem frischen Hinterwandinfarkt eingewiesen. Er hatte Angst, zeigte innere Unruhe und lag die meiste Zeit sich selbst überlassen im Bett. Mitmenschliche Kontakte fehlten. Er drängte darauf, in seine gewohnte Umgebung zurückkehren zu dürfen und wurde schließlich am 10. stationären Tag desorientiert. Eine Sitzwache bekam er nicht. Wegen seiner psychomotorischen Unruhe musste er deshalb stärker sediert, zeitweise sogar gefesselt werden. Die Folge davon war eine tödliche Pneumonie. Die Helfer, so zeigen alle Untersuchungen, bauen eine Abwehr auf gegen Leiden, Alter und Tod, weil sie sich nicht mit der Tatsache ihres eigenen Leidens, Alters und Todes konfrontieren wollen. In dem Maße, in dem diese Abwehr Teil der gesellschaftlichen Struktur wird, wird auch das Altern und Sterben immer leidensvoller. Die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross, die seit vielen Jahren eine umfangreiche Sterbeforschung durchführt, schreibt in ihrem Buch Interviews mit Sterbenden: Konzentrieren wir uns auf Blutdruckmesser und andere Instrumente, weil wir den drohenden Tod nicht sehen wollen, der so furchtbar und erschreckend ist, dass wir unser ganzes Wissen auf Apparaturen übertragen? Denn diese Instrumente bedrücken uns weniger als die leidenden Züge eines menschlichen Wesens, das uns wieder einmal an die eigene Ohnmacht erinnert, an unsere Grenzen, unser Versagen, unsere eigene Sterblichkeit. Es ist bezeichnend, dass die Forscherin mit ihrem Ansinnen, Sterbende zu interviewen, bei Ärzten und Schwestern auf massive Ablehnung stieß. Das Tabu soll Tabu bleiben. Die fadenscheinigsten Rationalisierungen wurden präsentiert. Von dem Einwand, dies würde den Ablauf des Krankenhausbetriebes beeinträchtigen, bis zu der wissentlich falschen Behauptung, auf der jeweiligen Station gäbe es gar keine Todkranken. Neben all den unbewussten Motiven zum Widerstand kann man vielleicht auch die ganz bewusste Motivation hinzurechnen. Dass die Helfer heimlich befürchteten, in solchen Interviews könnte auch ihr menschliches Versagen angesprochen werden, was übrigens auch tatsächlich geschah. Während die Helferproblematik im Krankenhaus stark von der starren Hierarchie und der Identifikation mit medizinischer Leistung geprägt ist, trägt sie bei den Helfern im psychologischen und sozialen Bereich außerhalb des Krankenhauses teilweise andere Züge. Hier ist der Spielraum noch größer. Das Helfen von Berufswegen zum profitlichen Geschäft aufzublasen oder die Schützlinge als Marionetten im eigenen neurotischen Theater tanzen zu lassen. Für alle mag jedoch gelten, was Regine Gildemeister in ihrem Buch Als Helfer überleben postulierte. Professionalisierte Humanität nimmt das spezifisch Humane bzw. das, was als menschlich verstanden wurde, aus den realen Beziehungen der Menschen heraus und verlagert diesen Aspekt in spezialisierte Settings der Hilfeleistung. Diese Künstlichkeit, die auch die Zerstückelung von Erfahrungszusammenhängen bedeutet, kann nachträglich kaum durch eine auch noch so weit getriebene Kommunikationstechnik zurückgenommen werden. Diese professionalisierte Humanität schafft einen Teufelskreis, denn sie ist nicht zuletzt Ausdruck und Rechtfertigungsvehikel einer abnehmenden, natürlichen Humanität in der Gesellschaft, wodurch immer mehr Bedürftigkeit ansteht und immer mehr professionelle Helfer erforderlich werden. Während sich wohlweislich niemand für seinen Mangel an menschlicher Hilfsbereitschaft mit dem Kainsspruch »Ich bin doch nicht der Hüter meines Bruders« entschuldigen würde, liegt es auf der Zunge zu sagen »Ich bin doch nicht sein Psychiater«. Und das findet fast jeder in Ordnung. Menschliche Verantwortung für sich selbst und für andere wird in zunehmendem Maße an jene delegiert, die sie berufshalber zu übernehmen haben. An die Psychologen, Psychiater, Altenpfleger, Sozialhelfer. Jedenfalls viel häufiger, als es für eine Gesellschaft gut sein kann. Für den Analytiker Schmidbauer ergab sich aus seinen Untersuchungen ein zentraler Punkt der Helferproblematik, das Helfen aus Abwehr. Er schreibt: Die emotionale Hilflosigkeit des Helfers, sein Elend hinter der stark erscheinenden Fassade, das waren Eindrücke, die häufig wiederkehrten. So klaffen beim Helfer oftmals seine individuelle Wirklichkeit und seine idealistisch besetzte, außerdem mit einem guten Stück Macht und Autorität ausgestattete Rolle, weit auseinander. Der Helfer steht, je nach akademischer Ausbildung, mehr oder weniger über demjenigen, dem er hilft. Um des Zugewinns an Selbstbestätigung sicher zu sein und die Kompensationsleistung des Helfens nicht zu vermindern, darf nichts von seiner eigenen Hilfsbedürftigkeit nach außen sichtbar werden. Nicht selten lässt er den Druck, den er sich selbst bereitet, dort aus, wo keiner seiner Patienten oder Klienten ihn sehen kann. Zu Hause, in seiner Familie. Dies nennt Schmidbauer den Spaltertypus. Über ihn sagt er: Die hinter einer progressiven, kontrollierten Helferfassade abgeschnittenen, ihrer Entwicklungsmöglichkeiten beraubten Regressionen können so weit gehen, dass der Helfer vom Spaltertypus seinen Familienangehörigen unzumutbare Opfer abverlangt. Beruflich daraufhin orientiert, die Schwächen seiner Klienten zu erspüren und mit ihnen umzugehen, versagt er in dieser Hinsicht bei seinen Angehörigen völlig. Ja, er erwartet, dass sie sich um völlige Einfühlung in ihn bemühen. Sie müssen sich jede Laune, jede Aggression, jeden passiven Rückzug gefallen lassen. Aber auch die Schützlinge kriegen ihren Teil vom Helfersyndrom ab. Der Helfer, der nicht auf der Basis seiner persönlichen Kommunikationsbereitschaft und Fähigkeit und seines reifen Einfühlungsvermögens hilft, sondern die Helferrolle in den Dienstzeiten anzieht wie den weißen Kittel, produziert und verkauft die Hilfe als Ware. Und das kann eine recht minderwertige Ware sein, mit Ehrgeiz, indirekter Aggression, Erfolgsanspruch und Macht verpanscht. Gerade die Psychohelfer müssten wissen, dass die Qualität ihrer Hilfe nicht von ihrer eigenen geistigen Gesundheit oder Neurose zu trennen ist. Doch wer sich selber nicht sehen und verstehen will und sich stattdessen mit Vorstellungen begnügt, wird anderen gegenüber sicher nicht plötzlich zum Weisen werden. Das Beharren auf den Falsch- und Richtig-Normen einer bestimmten psychologischen Lehrmeinung macht dem Helfer den Selbstbetrug doppelt leicht. So ist auch hier die Objektorientiertheit gesichert. Der Helfer hat ausgelernt, ist Profi, weiß Bescheid. Der Patient wird fachgerecht repariert, ob es ihn bekommt oder nicht. C.G. Jung schrieb schon 1929 in einem Aufsatz im medizinischen Jahrbuch: Wie man es auch drehen und wenden mag, die Beziehung zwischen Arzt und Patient ist eine persönliche Beziehung innerhalb des unpersönlichen Rahmens der ärztlichen Behandlung. Es ist mit keinem Kunstgriff zu vermeiden, dass die Behandlung das Produkt einer gegenseitigen Beeinflussung ist, an welcher das ganze Wesen des Patienten sowohl wie das des Arztes teilhat. In der Behandlung findet die Begegnung zweier irrationaler Gegebenheiten, nämlich zweier Menschen, statt, die nicht abgegrenzte, bestimmbare Größen sind, sondern neben ihrem vielleicht bestimmbaren Bewusstsein eine unbestimmbar ausgedehnte Sphäre von Unbewusstheit mitbringen. Darum ist auch für das Resultat einer seelischen Behandlung die Persönlichkeit des Arztes sowie des Patienten oft so unendlich viel wichtiger, als was der Arzt sagt und meint, obschon letzteres ein nicht zu unterschätzender Störungs- oder Heilfaktor sein kann. Das Zusammentreffen von zwei Persönlichkeiten ist wie die Mischung zweier verschiedener chemischer Körper. Tritt eine Verbindung ein, so sind beide gewandelt. Es nützt dem Arzt gar nichts, sich den Einfluss des Patienten zu verbergen und sich mit der Dunstwolke väterlicher Autorität zu umgeben. Damit versagt er sich nur die Benutzung eines höchst wesentlichen Erkenntnisorgans. Zwischen Arzt und Patient bestehen irrationale Beziehungsfaktoren, welche gegenseitige Wandlung bewirken. Dabei wird die stabilere, stärkere Persönlichkeit den endgültigen Ausschlag geben. Es sind mir aber schon viele Fälle vor Augen gekommen, wo der Patient den Arzt assimiliert hat, aller Theorie und professioneller Absicht zum Trotz und meist, aber nicht immer, zum Nachteil des Arztes. Man wird den wenigsten Helfern absprechen können, dass sie es vordergründig gut meinen. Aber das ist kein Gegengift gegen das Helfersyndrom, das seine Wurzeln ja im Nichtwissen des Helfers um seine untergründigen Motivationen hat, um das, was er selbst ist. Dazu Schmidbauer. Gerade darin drückt sich das Helfersyndrom besonders deutlich aus, dass Schwäche und Hilflosigkeit, offenes Eingestehen emotionaler Probleme nur bei anderen begrüßt und unterstützt wird, während demgegenüber das eigene Selbstbild von solchen Flecken um jeden Preis freigehalten werden muss. Bekenntnisse zu aufrichtiger Zuwendung, Einfühlung und Wärme allein genügen nicht, solange das Selbstgefühl des Helfers unerforscht bleibt. Das gut gemeint ist häufig verbunden mit einem Bedürfnis des Helfers, die wichtigste Person im Leben seines Schützlings zu sein. Ärzte und Schwestern lassen sich zum Beispiel nur sehr ungern dazu bewegen, Neugeborene nach der Geburt bei ihren Müttern zu lassen oder Kleinkindern im Krankenhaus den traumatischen Schmerz der Trennung zu ersparen, indem ein Elternteil mit aufgenommen wird. Psychotherapeuten aller Couleur wachen oft eifersüchtig darüber, dass ihr Patient nicht in eine andere Therapie fremdgeht, auch wenn sie zu einer ganz anderen Disziplin wie etwa Körpertherapie gehört. Nicht wenige Helfer sind so besessen vom professionellen Helfen, dass sie ihre gesamte Kraft und Zeit in den Beruf investieren und dabei die eigene Familie völlig ignorieren, wie etwa die berühmte Psychoanalytikerin Karen Horney, die ihre Kinder sträflich vernachlässigte. Analytiker Schmidbauer bekennt selbst: Die von der Industriegesellschaft vielfältig angebotene Möglichkeit, das eigene Helfen zu verberuflichen, wird zu einem Komplizen der Charakterabwehr. Ich kenne das aus eigenem Erleben daran, dass es mir oft leichter fällt, meinen Klienten eine Stunde lang zuzuhören und mich auf sie einzustellen, als dasselbe bei meinen Kindern oder meiner Frau zu tun. Das aus der Berufsarbeit gewonnene Prestige wiegt schwerer als die schlichte Gegenseitigkeit der intimen Beziehung. Wie auch immer das Helfersyndrom sich ausdrückt, als medizinische Reparaturideologie eines Arztes, als Funktionswut einer Krankenschwester, als Gottväterlichkeit eines Psychoanalytikers, als alternativer Missionswahn eines Heilpraktikers oder als familiäres Versagen eines Sozialarbeiters. Dahinter steht immer ein Mensch, der vor sich selbst davonläuft. Alle Kritiker, soweit sie nicht in der Forderung nach äußeren Veränderungen stecken bleiben, sind sich einig, dass in der Person des Helfers selbst eine große Änderung geschehen muss. Dabei werden allerdings oft große Worte allzu gelassen ausgesprochen, wie etwa in dem Buch Kranke im Krankenhaus. Der Arzt muss sein Verhalten am Krankenbett, seine Worte, Intonation, Mimik und Gestik immer als Wirkungsfaktor in Rechnung stellen, auch dann, wenn er sich dieser Tatsache nicht bewusst ist. Durch die Einbeziehung der Subjektivität des Kranken wird er in verstärktem Maße dazu angehalten, sich selbst mit allen auch negativen Eigenheiten sehen zu lernen und seine Wirkung im Rahmen des therapeutischen Prozesses einzukalkulieren. Gewiss sollte sich der Arzt in allen, auch negativen Eigenschaften, sehen lernen. Aber wie ist dies zu lernen? Nichts ist ja unangenehmer. Vor nichts scheuen wir mehr zurück, als davor, unsere eigenen negativen Seiten zu erkennen. Das ganze Abendland krankt schließlich gerade daran, seinen psychologischen Schatten stets nach außen zu projizieren, auf politischer, sozialer und religiöser Ebene. Die Liste der Forderungen an Heiler und Pfleger geht aber noch weiter. Schwestern, Krankenpfleger, Krankengymnastinnen, medizinisch-technische Assistentinnen und Ärzte müssen lernen, sich selbst in ihrer Beziehung zu Patienten zu sehen. Es gehört Schulung in der Selbstwahrnehmung dazu, bei Patientenäußerungen wie Furcht, Ärger oder Aggressivität nicht mit Abwehr oder Gegenaggression zu reagieren, sondern diese Gefühle zu akzeptieren und über sie nachzudenken, was sie für den Patienten bedeuten. Auch hier stellt sich wieder die Frage: Wie soll diese Schulung der Selbstwahrnehmung aussehen? Wie kann man lernen, auf Aggression nicht mit Abwehr oder Gegenaggression zu reagieren? Möglicherweise halten es die Autoren für selbstverständlich, dass man sich zu diesem Zwecke an den Psychofachmann wendet. Aber wenn dieser nun selbst nur ein blinder Blindenführer ist oder man zumindest keine Gewähr hat, wie ausgeprägt das Helfersyndrom des Seelendoktors ist, an den man sich wendet. Schmidbauer setzt, um dieses Problem zu umgehen, auf Gruppenarbeit. Im Kapitel Hilfe für Helfer führt er aus: Sehr häufig ist die Ausbildung eher geeignet, ein Helfersyndrom auszubauen und es mit rationalen Begründungen zu versehen, statt es abzubauen. Den Helfern wird beigebracht, sich schlecht und minderwertig zu fühlen, wenn sie strengen, überfordernden Normen hinsichtlich steter Einsatzbereitschaft, Freundlichkeit, Akzeptanz, Umsicht, Überblick, Zurückhaltung, Pünktlichkeit und so weiter nicht genügen. Die Ausbildung in einer Klinik, einer Krankenschwesternschule, einer Fachhochschule für Sozialarbeit oder einer pädagogischen Hochschule könnte auf diese Gefahr Rücksicht nehmen, indem sie Elemente der emotionalen Erziehung und Selbsterfahrung einbezieht. Der Bedarf für Selbsterfahrung, Kreativitätsübungen, Rollenspiel, für die verschiedensten Formen gruppendynamischer Übungen wird in den Ausbildungsstätten der sozialen Berufe in keiner Weise gedeckt. Eine engere Zusammenarbeit zwischen gruppendynamischen Institutionen und Ausbildungsstätten für Helfer wäre hier sehr nützlich. Dass die Ausbildung des Helfers auch eine Ausbildung in individueller Bewusstheit durch gezielte Konfrontation in der Gruppe sein soll, klingt sinnvoll. Die therapeutische Gruppensituation kann außerdem den gesellschaftlichen Verlust an natürlichen Gruppen wie Großfamilie oder Dorfgemeinschaft ausgleichen helfen. Die gegebene gesellschaftliche Situation, Kindheit in der Kleinst- oder Restfamilie, Studium in der Anonymität überfüllter Hochschulen, Fixierung auf Kopfarbeit und Entspannung vor dem Fernseher, liefert dem angehenden Helfer keinerlei Voraussetzung zu flexiblem Sozialverhalten und zu jenem Maß an Introversion, also nach innen gerichtet sein, das die ständig geforderte Extraversion, das nach außen gerichtet sein und von äußeren Normen bestimmt sein, ergänzen sollte. Hat sich das Helfersyndrom jedoch erst einmal eingenistet, wird die Sache doppelt schwierig. Schmidbauer deutet es an. Dann droht auch die Gefahr, dass genauere Kenntnis des Helfersyndroms nicht zu einem bewussteren Umgang mit der Helfersituation führt, sondern zu einer Reaktionsbildung gegen das eigene und fremde Helfersyndrom. Der bekehrte Helfer erweitert nicht seinen Erlebnis- und Handlungsspielraum, indem er von schematischen Bewertungen abrückt und neue Verhaltensmöglichkeiten aufbaut, sondern ersetzt das alte Schema durch ein neues. Der Münchner Psychoanalytiker Joachim Vierecke, der sich vor allem mit der Fortbildung von Psychohelfern befasst, weist darauf hin, dass ein bereits etabliertes Helfersyndrom nur mit großen Schwierigkeiten wieder auszuräumen ist, weil es vom Helfer ein völliges Infragestellen seines helferischen Selbstverständnisses erfordert. Er sagt, was die Helfer ja nicht können, ist für sich sorgen, hauptsächlich. Sie sorgen für andere und können nicht für sich sorgen. Und verleugnen die eigene Hilfsbedürftigkeit und die eigenen, den Mangel an Unterstützung, den sie bekommen haben. Das wird meistens verleugnet, und zwar deswegen, weil das sehr früh passiert ist und mit sehr viel Schmerzen zusammenhängt. Wenn das jetzt nicht durchgearbeitet wird, also wenn er das nicht erlebt, diese eigene Hilfsbedürftigkeit, beziehungsweise die Empörung und die Wut, nicht genügend Unterstützung als Kind bekommen zu haben, also diese, wenn man so will, negativen Gefühle, wenn er die nicht erfährt und nicht ausdrücken darf, ist nichts gewonnen. Und das zu fühlen, ist für die meisten natürlich eine starke Herausforderung, weil ja in der Gesellschaft das Bild des Helfers der friedliche, alles verzeihende, verstehende, sich aufopfernde Mensch ist. Und diese Super-Ego-Struktur zu knacken, ist außerordentlich schmerzlich. Ehe ein Helfer zugibt, dass er nicht perfekt ist, fließt viel Wasser den Rhein runter. Also ich würde meinen, dass es für Leute, die im helfenden Beruf tätig sind, von Zeit zu Zeit notwendig ist, mit Kollegen und ihresgleichen zusammen in einer Gruppe zu sein, um gespiegelt zu bekommen, vielleicht sogar und jetzt unter Supervision, gespiegelt zu bekommen, wann sie immer noch in diese Falle des Manipulierens hineinlaufen, um ihre Gefühle wachzuhalten. Und weiter würde ich sagen, wäre es wichtig, irgendetwas für sich zu tun, um die Sensibilität für eigene Bedürfnisse und für das eigene Verletztwerdenkönnen wachzuhalten. Sei es, dass sie eine entsprechende Meditation tun, die sie zu sich selbst führt. Sei es, dass sie mit ihresgleichen im Freundeskreis zusammenkommen, und wo man kein Blatt vor dem Munde nimmt und sagt, hör mal, was du jetzt sagst, tut mir weh und verletzt mich. Du siehst mich nicht. Ich würde nicht immer sagen, dass man gleich zur Balengruppe rennen muss. Es ist wichtig, dass man in einer Gemeinschaft von Personen sich befindet, die eine Art Korrektiv sind gegen den Narzissmus, der sich leicht aufbauen kann. ja, und gegen die Machtkonstellation, wo man Gleicher unter Gleichen ist. Denn was ein Helfer, was ihm meistens fehlt, ist der Respekt vor dem anderen. Dass der andere gleichwertig ist und auch was zu sagen hat. Das Übel ist übrigens nicht auf die konventionelle Helferszene beschränkt. Auf der alternativen Seite, wo das Neue und ganz Andere oft nur verbalen Charakter hat, gibt es wohl eine Menge guter und schön klingender Ansätze, wie den Menschen ganzheitlich sehen, die positiven Kräfte im Menschen nähren, offen sein für Intuition oder das Bewusstsein von der Kopflastigkeit befreien. Aber auch solche progressiven Visionen können keine Gewehr gegen das Helfersyndrom bieten. Dennoch ist einzuräumen, dass vor allem im alternativen Rahmen des Heilens und Helfens ein Wandel im Gange ist, der über gute Kritik und gute Ideen hinaus auch schon praktische Erfolge aufweisen kann. In den USA führte die Reformbewegung zum Beispiel dazu, dass die American Hospital Association, das heißt der amerikanische Krankenhausverband, einen Katalog von Patientenrechten veröffentlichte, den die beteiligten Vereinigungen als ethische Grundlage anerkennen. Das ist gemessen an der deutschen Krankenhausmisere ein gewaltiger Schritt. Da heißt es etwa: Sie haben ein Recht auf aufmerksame medizinische Versorgung, unabhängig von Ihrem Geschlecht, Ihrem gesellschaftlichen und ökonomischen Hintergrund, Ihrem Bildungsniveau und Ihrer Religion. Sie haben das Recht, von Ihrem Arzt über Ihre Krankheit, Ihre Behandlung und Ihre Heilungsaussichten in einer Sprache unterrichtet zu werden, die Sie verstehen. Sie haben das Recht, den Namen des Arztes zu erfahren, der für die Koordination Ihrer Behandlung verantwortlich ist. Sie haben das Recht der aktiven Beteiligung an Entscheidungen über Ihre medizinische Versorgung. Dazu gehört auch das Recht, eine Behandlung abzulehnen und über die medizinischen Folgen dieser Entscheidung informiert zu werden. Sie haben das Recht auf eine Privatsphäre innerhalb des Programms Ihrer medizinischen Versorgung. Fallbesprechungen, Konsultationen, Untersuchungen und Behandlung sind vertraulich und sollten diskret ausgeführt werden. Wer nicht direkt an Ihrer Versorgung beteiligt ist, darf nur mit Ihrer Erlaubnis zugegen sein. Sie haben das Recht zu erwarten, dass eine Klinik im Rahmen Ihrer Möglichkeiten angemessen auf den Wunsch des Patienten nach bestimmten Diensten reagiert. Alles das, was hier als Recht des Patienten proklamiert wird, sollte ganz und gar selbstverständlich sein. Dass es erst nachdrücklich gefordert werden muss, zeigt allein schon den menschlichen Notstand bei den Helfern im Krankenhaus an. Zur Selbsthilfe der potenziellen Opfer des Helfersyndroms wird auch in dem vom Berkeley Holistic Health Center, der wohl berühmtesten alternativen Klinik in den USA, herausgegebenen Buch der ganzheitlichen Gesundheit aufgerufen. Darin wird dem Patienten eine sehr kritische und eigenständige Haltung bei der Wahl des Arztes oder Heilpraktikers anempfohlen. Wenn du der Pflästerchen-Theorie der Medizin folgst, ist es ziemlich egal, wer das Pflästerchen aufklebt. Bei der ganzheitlichen Gesundheitsfürsorge jedoch ist der Praktiker selbst mindestens ebenso wichtig wie die Praktik. Ganzheitliche Gesundheitspflege bedeutet Zusammenarbeit und nicht Unterwerfung unter höhere Autoritäten. Du teilst mit deinem Praktiker die Verantwortung. Deshalb kann der Heilkundige, für den du dich entscheidest, entweder ein Katalysator sein für das, was du anstrebst, oder eine frustrierende Verschwendung von Zeit, Kraft und womöglich Geld. Die Mitarbeiter der Shambhala-Klinik, eines ebenfalls alternativen, dabei aber primär an der klassischen Schulmedizin orientierten Krankenhausmodells in den USA, beziehen die Methode der geistigen Sammlung in ihre Helferpraxis mit ein. Hier ist der Grundgedanke der, dass es viel weniger darum geht, Krankheiten zu bekämpfen, als darum, dass der Helfer selbst und durch sein Beispiel angeregt auch der Patient eine Beziehung zur eigenen grundlegenden Gesundheit, der körperlichen wie der geistigen, aufbaut. Der Leiter der Klinik, Dr. Mitchell Levy, akademischer Mediziner, beschreibt die notwendige Voraussetzung in einer Zeitschrift so: Als professionelle medizinische Helfer müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass ein Patient, noch bevor er uns konsultiert, schon bis zu einem gewissen Grad Gefühle der Angst und Entfremdung entwickelt hat. Man ist sich weitgehend darüber einig, dass Krankheiten, auch wenn sie weniger schwer sind, den Patienten an die Möglichkeit von Verlust oder Tod gemahnen. Wenn man krank ist, entsteht ein Gefühl des Getrenntseins von der Umgebung, ebenso wie eine Entfremdung gegenüber dem eigenen Körper. Deshalb ist Krankheit meistens von der Erfahrung von Isolation und Einsamkeit begleitet. Ein kranker Mensch möchte sich von seiner Umwelt zurückziehen, um sich vor Gefühlen der Unsicherheit, der Angst vor Reduktion oder Tod zu schützen. Dadurch entsteht eine klaustrophobische Situation, die oft zu Hysterie, Feindseligkeit oder Apathie führt. Solche Verhaltensweisen charakterisieren die Reaktion des Menschen auf seine Krankheit. Wie sollen wir nun mit diesem Teufelskreis von Angst und Entfremdung, in dem unsere Patienten gefangen sind, umgehen? Dies ist ein Punkt, der in der traditionellen Medizin völlig vernachlässigt wird. In der üblichen medizinischen Ausbildung ist es nicht vorgesehen, professionelle Heiler dazu auszubilden, ihre eigenen Ängste zu untersuchen. Es wird kein Wert darauf gelegt, dass man eine Beziehung zum eigenen Geist entwickelt. Sind wir jedoch als professionelle Heiler und Helfer offen für unsere eigenen Ängste, so können wir auch unseren Patienten ihre Unsicherheit und Angst zugestehen. Wenn wir uns geistig entspannen können, wenn wir uns selbst vertrauen können, ist es möglich, dass wir einen Raum des Vertrauens schaffen, in dem sich der Patient ebenfalls entspannen kann. Wenn wir also eine offene Situation schaffen, können wir unsere Patienten ermutigen, sich ihre eigene Rolle in ihrer Krankheit bewusst zu machen und mehr noch Verantwortung für ihren Gesundheitszustand zu übernehmen. Wie wir das machen sollen? Viel hängt davon ab, dass wir unsere Identifikation mit unserer Rolle als ganz besondere Leute, die ärztliche Hilfe gewähren, fallen lassen. Als Praktizierende der Meditation haben wir eine Disziplin, die uns schult, uns mit uns selbst auf eine direkte, eindeutige und offene Weise in Beziehung zu setzen. Dies auf unsere Patienten auszudehnen, ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt. Nun, so direkt will man es im Allgemeinen nicht haben. Eine methodische Disziplinierung des Geistes, der Vorstellungen, Meinungen, Werturteile, der Selbstrechtfertigungen, Affekte und Launen, das klingt recht wenig attraktiv, auch wenn es sicher wirkungsvoller ist als jede Hilfe von außen. Vorerst hält sich die Diskussion lieber bei Erwägungen über mögliche Gefahren von Rückzug in die Innerlichkeit bis Entpolitisierung auf. Eine Aussicht, wie der Krise der Helfer beizukommen ist, zeichnet sich in der Literatur nicht ab, geschweige denn in der Praxis. Der Weisheit vorerst letzter Schluss. Die Helfer hätten selber Helfer nötig, die ihnen richtiges Helfen beibringen. Dabei würde jedoch das professionalisierte Helfertum noch weiter ausgebaut. Und das Problem beißt sich in den Schwanz. Wenn Helfer den Helfern helfen sollen, so ist keineswegs sicher, dass diese Überhelfer nicht selbst am Helfersyndrom leiden und ihrerseits die Situation noch verschlimmern. Schmidbauer fragt mit Recht bedenklich: Wie können wir ohne Experten Kontrolle über die Experten, die Helfer, haben? Warentest für Nächstenliebe? Oder einen Überhelfer, der uns in der Entscheidung hilft, zu welchem Helfer wir denn vertrauensvoll gehen können in dieser unübersichtlichen Welt? Vielleicht sind die Konsequenzen, zu denen die Krise uns hindrängen wird, viel größer dimensioniert. Entweder eine zunehmende kollektive Infantilisierung, eine Verfestigung der jahrtausendealten Geisteshaltung, dass es stets irgendwer schon richten wird, der Vater im Himmel oder seine Stellvertreter, die Helfer. Oder aber eine Entwicklung zu größerer Mündigkeit hin, in der ein jeder mehr Verantwortung übernimmt, anstatt sie ausschließlich an die Helferprofis zu delegieren. Jeder Einzelne, der sich kritischer verhält gegenüber der Anmaßung der Autoritäten, der vorsichtiger ist im Hinnehmen helferischen Besserwissens, der sich bewusster mit den neurotischen Verhaltensmustern der Helfer auseinandersetzt, mit denen er in Berührung kommt, trägt dazu bei, dem Helfersyndrom die Luft abzulassen. C.G. Jung beschrieb schon vor einem halben Jahrhundert in dem bereits erwähnten Aufsatz die Richtung, welche die nötige Wende nehmen muss, und was er im Hinblick auf die Seelendoktoren sagt, kann auf alle sozialen Helfer und mehr noch auf jeden Menschen, der zu einem Stück Selbstverantwortung in der Lage ist, ausgedehnt werden. Man ist sicher meistens nicht interessant genug, auch bezahlt uns niemand für introspektive Bemühungen. Und überdies ist die Missachtung der wirklichen menschlichen Seele noch überall dermaßen groß, dass Selbstbeobachtung oder Beschäftigung mit sich selber schon beinahe als krankhaft gilt. Man wittert offenbar keine Gesundheit in der eigenen Seele, weshalb schon die Beschäftigung mit ihr nach Krankenzimmer riecht. Diese Widerstände hat der Arzt bei sich selber zu überwinden. Denn wer kann erziehen, der nicht selber erzogen ist? Die Forderung der Verwandlung nämlich, dass sich der Arzt wandle, damit er fähig werde, auch den Kranken zu verwandeln, ist eine, wie man leicht begreift, unpopuläre Forderung. Erstens so, weil sie unpraktisch zu sein scheint. Zweitens, weil Beschäftigung mit sich selbst einem unangenehmen Vorurteil unterliegt. Und drittens, weil es doch bisweilen sehr schmerzhaft ist, selber alle jene Erwartungen zu erfüllen, die man gegebenenfalls an seine Patienten richtet. Den Ausschlag gibt nicht mehr das ärztliche Diplom, sondern die menschliche Qualität. Diese Wendung ist bedeutsam, denn sie stellt das gesamte Rüstzeug der seelenärztlichen Kunst in den Dienst der Selbsterziehung, der Selbstvervollkommnung. Sie schreitet über sich selbst hinaus und tritt in jene große Lücke, welche bisher der seelische Nachteil der abendländischen gegenüber den östlichen Kulturen war. Wir kannten nur seelische Unterwerfung und Bändigung, aber keine methodische Entwicklung der Seele und ihrer Funktionen. Unsere Kultur ist ja noch jung, und junge Kulturen bedürfen aller tierbändiger Künste, um das widerstrebende Barbarische und Wilde wenigstens einigermaßen in Form zu bringen. Auf höherer Kulturstufe aber muss und wird Entwicklung den Zwang ersetzen. Aber zwischen diesem Anspruch und der heutigen Wirklichkeit liegt noch ein Abgrund, über den keine Brücke führt. Sie muss noch Stein für Stein gebaut werden. Die Krise der Helfer. Sie hörten einen kritischen Beitrag von Uli Olvedi. Die Sprecher waren Barbara Langkau, Ingeborg Kallweit, Jens Scholkmann und Klaus Nägelen. Regie Till Bergen. Redaktion Wolfgang Kirchesch.